Stunde 2 im Soundcheck, immer noch das Thema, die Meister der elektronischen Filmmusik, Aufnahmen von Popol Vuh. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Thank you. Musik aus dem Werner Herzog-Film Argir, der Zorn Gottes von Popol Vuh. Werner Herzog und seine Filme sind oft zitiert worden wegen der Dynamik von Regisseur und Klaus Kinski, seiner Hauptfigur. Etwas untergegangen dabei ist sicher, dass der Soundtrack gerade über deutsche Landesgrenzen hinaus auch so etwas wie Kultstatus erreicht hat und die Ohren geöffnet hat für Popol Vuhs andere Werke. Das gleiche gilt auch für die Musik zum Film Nosferatu. Vielleicht braucht es die Kombination aus Bild und Ton, um zu begreifen, welche Tiefe, aber auch welcher Anspruch in der Musik von Popol Vuh steckt, die alles andere war als neumodisches New Age-Geklimper. Hören wir vom Nosferatu-Soundtrack das Stück Mantra 2. Thank you. Musik der späten Popol Vuh, das war ein Stück aus dem späten Album Shepherd's Symphony, die Hirtensymphonie. Florian Fricke, der Ende 2001 verstarb, hat im Laufe der 90er seine eigene Stimmtherapie entwickelt und gerade in seinen späteren Werken, wie zum Beispiel in dem gerade gehörten Song, viele exotische Stimmen in seinen Produktionen verwendet. Das hat der Weltenbummler und suchende Geist Frickes eigentlich schon immer gemacht, natürlich immer mit den Möglichkeiten der jeweiligen Zeit. Michael Cretu, der mit seinem Projekt Enigma wesentlich erfolgreicher war als Popol Vuh, hat eben jene Gruppe als seine Hauptinspirationsquelle angegeben. Enigma mit The Eyes of Truth. Ich habe es schon mal erwähnt, Popol Vuh hatte in den frühen 70ern schon das vorweggenommen, was man später New Age Music nannte. Musik zu meditieren, Musik in einem religiösen Kontext, die Entdeckung des eigenen Selbst, die Reise nach innen. Ich meine, frühe Popol Vuh CDs wie Einsjäger und Siebenjäger haben heute ihren berechtigten Platz in der CD-Sammlung eines jeden Yoga- und Meditationszentrums. Hören wir Wo bist du von Einsjäger und Siebenjäger. Thank you. Maria, Ave Maria vom Album Hosiana Mantra von Popol Vuh. Ich habe es schon erwähnt, das ganze Werk von Popol Vuh wird nach und nach auf CD veröffentlicht. Über 20 CDs kommen da meiner Meinung nach zusammen. Im Booklet zu Nosferatu steht dann auch ein Kommentar von Florian Fricke über die Arbeit mit Werner Herzog, in dem Fricke beschreibt, wie Herzog ihn bat, Musik für seinen Film Nosferatu zu produzieren. Er fragte nach Musik zum Fürchten. Und die fand Florian Fricke dann schließlich in seiner Kiste, in der er unveröffentlichte Produktion aufbewahrte. Es wurde die bekannteste Musik Popol Vuhs aus dem Nosferatu-Soundtrack, das erste Stück Brüder des Schattens. Thank you. Eine der interessantesten Popol Vuh CDs ist sicher Agape Agape. Hier haben Fricke und seine Mitstreiter längst den normalen kompositorischen Rahmen verlassen und zelebrieren eine Musik, die dann später in ähnlicher Form vom Obertonchor zu hören war. Musik als spirituelles Erleben der Gemeinschaft. Hören wir Hand in Hand und Hosianna Mantra. Thank you. Purple Room mit Hand in Hand und Hosiana Mantra. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Soundcheck Spaß gemacht, indem es um die Musik von Purple Room ging, die zeitgenössische deutsche Musikgeschichte geschrieben haben und die sicher für die vielen Sounddüftler eine Bereicherung sind, die sich heute wieder Gedanken um einen organischen Sound machen. Hören wir bis zu den Nachrichten noch den Song Eternal Love. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Thank you.